Der Karton schon, Barbara, aber der ist leer. Stattdessen liegt da unser Peilsender drin. Wie jetzt? Der Peilsender liegt da drin? Was soll das heißen? Der Typ ist offenbar misstrauisch geworden, hat den Karton genauer untersucht, den Peilsender gefunden und ihn uns dann sozusagen vor die Füße geworfen. Sie sind uns also einen Schritt voraus. Mhm. Moment mal, Freunde. Aber der Fahrer hat einen Fehler gemacht. Ach. Ja, wenn ich es richtig gesehen habe, hat er zumindest vorhin im Wagen keine Handschuhe getragen. Das heißt, er hat auf dem Karton wahrscheinlich Fingerabdrücke hinterlassen. Die drei Detektive fuhren mit Barbara zum Sunshine Motel zurück, um dort im Zimmer 214 alle bisherigen Ereignisse des Falles zu erörtern. Was für ein Tag! Ich meine, ich bin entführt worden. Zum Glück nur für ein paar Stunden. Wenn man mit euch zu tun hat, passieren einem wirklich die verrücktesten Dinge. Mit uns? Nur zur Erinnerung, Barbara. Du hast deinen Vater bestohlen und damit alles ins Rollen gebracht. Mhm.